2, 3, 4, los! Jetzt will ich meine Verwurstung. Strafwurst in Latex. Strafwurst, Schuhcreme. Strafwurst mit Pelle. Strafwurst am Brechen. Strafwurst mit Kopf. Jetzt will ich meine Verwurstung.